Wir sind wieder da. Wir sind wild, wir sind laut, alles klar. Wir sind wieder da. Shit, wir haben wirklich keinen Plan. Trotzdem feiern alle mit. Weißt du, was ich mein? Ich sag's in dieser Line. Komm, mach noch einen Shot, klar. Komm, schenk noch mal ein. Shot Nummer 1. Ich merk nix, hol noch ein. Shot Nummer 2. Wir fliegen heute high. Shot Nummer 3. Okay, ich bin dabei. Shot Nummer 4. Abrissparty heute hier. Ja, ja, bitte, bitte, ja, ja, bitte, bitte, ja, ja, bitte, bitte. Wir sind wieder da. Wir sind wild, wir sind laut, alles klar. Wir sind wieder da. Wir sind wild, wir sind laut, alles klar.